Der Mantel hängt noch hinten in der Ecke. Da steht auch der Koffer. Was? Ja. Ja, das ist Noras Mantel. Und das ist ihr Koffer. Da liegt ja auch die Handtasche auf dem Stuhl. Haben Sie nicht gesehen, wohin sie ging? Raus, wohin denn sonst? Da stand ein Auto. Was, ein Auto? Nein, ein rotes. Hier, direkt vor dem Fenster. Da habe ich sie noch kurz gesehen. Ist sie eingestiegen? Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geachtet, was sie sonst noch machte. Und warum haben Sie nichts unternommen, als sie nicht zurückkam? Der Mantel war noch hier und der Koffer. Das muss einem doch der Verstand sagen, dass da was nicht stimmen kann. Ach, brüllen Sie mich nicht an. Ich habe Ihnen gesagt, was ich gesehen habe. Das gibt's doch nicht. Hallo, Sie da. Legen Sie die Sachen mal schön wieder zurück. Die hatten Sie nicht dabei, als Sie reinkamen. Das sind die Sachen meiner Frau. Das beweisen Sie mir erst mal. Geben Sie die Handtasche her. Wie heißt Ihre Frau? Hufschmied. Nora Hufschmied. Sie ist 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, blond. Was wollen Sie sonst noch wissen? Stimmt alles. Aber ich denke trotzdem, die Sachen bleiben hier, bis Nora Hufschmied sie abholt. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Hier ist mein Führerschein. Oder muss ich erst mit der Polizei zurückkommen? Ich kann gerne einen Streifenwagen vorbeischicken, um die Sachen meiner Frau abzuholen. Dann tun Sie das! Ist mir lieber so. Im Auto ist das Kind nicht mehr. Da ist auch kein Kindersitz drin. Ich habe Ihnen doch gesagt, es liegt oben in seinem Bett und schläft. Warum tun Sie das? Wenn Sie nicht stehlen wollen, was wollen Sie dann? Das habe ich Ihnen jetzt aber oft genug gesagt, ja? Mir scheint fast, Sie glauben selbst, was Sie da erzählen. Jetzt machen Sie mal die Augen weit auf. Hier, als ich ins Haus kam, habe ich meine Schuhe ausgezogen. Sie waren feucht. Läuft ein Einbrecher barfuß herum? Also mir ist das jetzt zu dumm. Am besten ist wohl, ich rufe die Polizei. Tun Sie das. Ich gehe nicht weg, nicht ohne mein Baby. Und mit meinem Baby gehen Sie auch nicht. Geht es Ihnen wirklich nur um das Kind? Wenn Sie hier wohnen, holen Sie doch wenigstens mal eine Decke für Frau Winkler. Die holt sich einen Todmensch, ist doch völlig durchnässt. Frau Winkler fühlt sich sehr wohl. Sie hat sich vor einer knappen halben Stunde eine trockene Bluse an und die nassen Strümpfe ausgezogen. Ich werde mich hüten, Ihnen etwas zu holen. Ich rühre mich erst von der Stelle, wenn Sie die Haustür von außen zugemacht haben. Sie können ja versuchen, mich herunterzuholen oder an mir vorbeizukommen, aber ich warne Sie. Einen Schritt die Treppe hinauf und ich trete Ihnen ins Gesicht. Also Sie bleiben also dabei, dass Sie Frau Winkler sind? Ja, natürlich. Das ist Ihr Haus und das ist Ihr Baby da oben und das ist Ihr Auto draußen vor der Tür. Ja, dann können Sie sich doch auch sicher ausweisen. Meine Papiere sind in der Handtasche. Sie liegt gleich hinter Ihnen im oberen Schubfach des Schränkchens. Schauen Sie nach. Da ist alles drin. Personalausweis, Führerschein, Geldbörse, was Sie wollen. Ich verstehe das nicht. Sie sind sich Ihrer Sache so sicher. Was macht Sie so sicher? Wie können Sie nur so dreist lügen? Glauben Sie wirklich, dass Sie Herrn Weber damit einwickeln können? Was haben Sie mit meinem Baby gemacht? Es ist nicht oben! Wo ist mein Baby? Doch, hören Sie, da oben, es weint, hören Sie! Es weint doch, hören Sie doch mal! So, jetzt lassen Sie mich mal in der Tasche nachsehen. Lippenstift, Geldbörse, Schlüssel, Portemonnaie. Keine Sorge, ich fasse hier nichts an, ich lasse alles so liegen. Also, tut mir leid. Hier sind keine Papiere. Die müssen da drin sein. Ich weiß genau, dass ich sie eingesteckt habe. Eine schwarze Brieftasche. Ja, dann wird die jetzt wohl in irgendeinem Mülleimer liegen. Also hier jedenfalls ist keine Brieftasche, bitte sehr, schauen Sie selbst nach. Ach, hier ist noch ein Zettel. Das ist die Rechnung vom Bahnhofsrestaurant. Dort habe ich mit meiner Schwiegermutter einen Kaffee getrunken. Ihr Zug hatte Verspätung. Nein, nein, ich habe mit meiner Schwiegermutter im Bahnhofsrestaurant einen Kaffee getrunken. Jetzt holen Sie dieses Weib doch darunter. Ich will doch nur zu meinem Baby. Ich will doch nur zu meinem Kind. Jetzt holen Sie das Kind doch wenigstens mal her, damit wir uns überzeugen können, dass es ihm gut geht. Das Kind bleibt, wo es ist und ich auch. Jetzt seien Sie doch endlich mal vernünftig. So geht das doch nicht weiter. Frau Winkler war bei der Polizei. Man hat ihr das Auto und das Baby gestohlen. So eine Geschichte saugt sich kein Mensch aus den Fingern. Wozu soll das gut sein? Das müssen Sie nicht mich fragen, sondern Ihre Begleiterin. Ich sauge mir nichts aus den Fingern. Und ich werde mein Baby ganz bestimmt nicht einer Verrückten ausliefern, die sich einbildet, Frau Winkler zu sein. Wie ist sie überhaupt auf mich gekommen? Also so kommen wir nicht weiter. Also ich nehme jetzt das Auto draußen und fahre in die Stadt und hole die Polizei. Das wird mir allmählich hier zu dumm. Da sollen die doch klären, wer hier wer ist. Lassen Sie mich nicht allein! Und da stehen Sie sich